Kundgabe 660. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.11.1938. Liebe. Lebensstrom. Göttliche Kraft. Befreiung. Siehe, mein Kind, wer für meinen Namen kämpft, wird auch leiden müssen im Erdenleben. Doch sollt ihr diese Leiden leicht ertragen, weil ihr in fester Zuversicht dann meiner gedenket und in der Liebe zu mir Linderung und Trost finden werdet. Und wer in schwerer Stunde an mein Leiden am Kreuz denken wird, dessen Herz wird in Liebe erglühen, und er wird gleichsam das Kreuz mit mir tragen. Wem aber der Glaube mangelt, der wird viel Ärger kämpfen müssen gegen die Widerwärtigkeiten des Lebens. Doch diese müssen über ihn verhängt werden, soll auch er zum himmlischen Vater finden. Aber ihr, die ihr zu mir gefunden habt, fürchtet nicht das Leid, denn euch nahe ich mich in großer Liebe, und diese äußert sich in jeder Weise, doch immer euch zum Nutzen. Die Liebe kennt keine Grenzen, sie ist immer und ewig und kann nie vergehen. Sie erfasst euch, meine Kinder, und kann nicht von euch lassen. Und in der Liebe wurzelt alles Gute. Sie zieht den Menschen nach oben. Sie bildet und fördert ihn. Sie bleibt unveränderlich die gleiche. Immer der Inbegriff göttlicher Schöpfung. Sie ist die Triebkraft alles zur Höhe Strebenden. Sie ist Sehnsucht und Erfüllung zugleich. Und ohne Liebe wird kein Wesen je vollkommen werden können. Es ist die Liebe der Lebensstrom, der, von Gott ausgegangen, alles in der Schöpfung erstehen lässt und das Fortbestehen sichert. Und so kann die Liebe auch nimmer ausgeschaltet werden. Sie ist göttliche Kraft und somit Leben erweckend. Was also lebt, muss von der Liebe Gottes erfasst sein und kann sonach nicht mehr vergehen. Denn die göttliche Kraft kann nimmer einen Rückgang erfahren. Sie wird in sich nur immer stärker und intensiver werden, ohne jemals von dieser Kraft einzubüßen. Und wenn ihr nun selbst pur Liebe geworden seid, dann müsstet ihr notgedrungen auch Kraft sein. Und diese Kraft wirket dann gleich mir und mit mir nach meinem Willen. Denn alles, was Ausfluss der ewigen Gottheit ist, kann sich nicht aufbrauchen. Es wird nur der feste Wille des Menschen benötigt, diese Kraft in sich aufzunehmen, das heißt, sich so hingebend in Liebe zu betätigen, dass nun die göttliche Kraft, welches ist, pure Liebe an sich, dem Menschen sich mitteilt. Und diese Kraft soll der Mensch ausgiebig nützen. Er soll immer nur lieben, auf dass sich in ihm auch die Geisteskraft, die göttliche Liebe vermehre. Er soll allem Handeln und Denken nur immer die Liebe voransetzen. Dann kann er jeglicher Gefahr, die ihm von außen droht, ins Auge sehen. Denn er hat dann die Kraft in sich, einen völligen Stillstand gebieten zu können allem, was von liebloser Seite gegen ihn unternommen wird. Es wird die Macht des Feindes zerschellen an der Übermacht der Liebe. Es wird der Hass besiegt werden von der Liebe und es wird der Mensch Herr werden über alle Materie nur durch das Feuer göttlicher Liebe, das die Seele läutert und sie somit von der Materie erlöst. Und alles wird frei werden durch die Liebe. Amen.